Kundgabe 3950. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.1.1947. Ursache und Kräfte der Auflösung der Erde. Alle Voraussetzungen zur Schaffung einer neuen Erde müssen vorhanden sein, bevor die alte Erde aufgelöst wird, das heißt, eine totale Veränderung ihrer Außenform stattfinden kann. Es muss gewissermaßen die Erde einen Auflösungsprozess erfahren, der alles in ihr gebundene Geistige freigibt, auf dass dieses sich wieder neu verformen kann in Schöpfungen, in denen eine weitere Entwicklung für das Geistige möglich ist. Also muss der Vorgang der letzten Zerstörung ein so gewaltiger sein, dass von einer totalen Auflösung der Materie gesprochen werden kann. Es können nicht nur einzelne Strecken davon betroffen werden, sondern es müssen im Inneren der Erde Eruptionen stattfinden, die sich nach allen Richtungen hin auswirken, sodass die gesamte Erdoberfläche davon berührt wird, dass also nichts bestehen bleibt, was zuvor war, sondern bis ins Kleinste aufgelöst wird. Und dazu geben die Menschen selbst Anlass. Sie versteigen sich in ein wissenschaftliches Gebiet, das ihre Verstandesfähigkeit übertrifft. Sie kennen die Naturgesetze und ihre Auswirkungen nicht, um ein solches Gebiet erforschen zu können. Und sie bringen so nach Kräfte zur Auslösung, die sie selbst nicht mehr zu bannen vermögen. Doch ich hindere sie nicht, denn auch diesen menschlichen Willen habe ich meinem Heilsplan von Ewigkeit zugrunde gelegt, weil dann auch die Zeit abgelaufen ist, die dem Geistigen zur Erlösung gewährt war. Es wird der Vorgang der letzten Zerstörung, also wohl durch menschlichen Willen ausgelöst werden, doch auch insofern meinem Willen entsprechen, als dass er eine sichere Aufwärtsentwicklung des Geistigen gewährleistet, das noch in fester Form gebunden ist und nach Tätigkeit verlangt. Ansonsten ich Experimente missglücken lassen könnte, um die Menschen von ihrem Vorhaben abzubringen. Die Versuche werden daher örtlich stattfinden, jedoch keine Begrenzung haben, weil die ausgelöste Kraft nicht mehr eingedämmt werden kann und daher nach allen Richtungen hin elementar wirket. Denn die Erde hat einen beschränkten Raum, während die ausgelöste Kraft keine Beschränkung kennt und ihr alles zum Opfer fällt, was von ihr berührt wird. Vorstellbar in seiner Auswirkung ist für euch Menschen dieser Vorgang nicht. Zudem wird er sich in einem Zeitraum abspielen, der euch jede Denkfähigkeit nimmt. Es sei denn, ihr gehöret der kleinen Schar der Meinen an, vor deren Augen sich das letzte Vernichtungswerk abspielt, weil dies mein Wille ist, dass sie Zeuge sind von dem Ende dieser Erde. Ihr könnet euch aber ein kleines Bild davon machen, wenn ihr euch vorstellt, dass eine Explosion stattfindet, die nichts Zusammengefügtes bestehen lässt, die also restlos alles zerstört und in kleinste Atome auflöst. Doch dem Vorgang, der nur kurze Momente braucht, gehen Erschütterungen und Feuerausbrüche voraus, die vollauf genügen, die Menschen in größte Panik zu versetzen, weil sie den sicheren Tod vor Augen sehen. Und nun ist auch zu verstehen, dass nichts mehr zurückbleiben kann, dass keine Schöpfung mehr bestehen bleibt, sondern nur noch in kleinste Atome aufgelöste Materie zurückbleibt, die aufs Neue von mir geformt wird, Kraft meines Willens und meiner Macht zu neuen, unvorstellbaren Schöpfungen, in denen die Weiterentwicklung des Geistigen ihren Fortgang nimmt. Und wieder wird es Schöpfungen geben in verschiedenen Härtegraden. Doch die härteste Materie birgt das Geistige, das als Mensch die alte Erde belebt hat und seine geistige Entwicklung völlig unbeachtet ließ. Denn deren Seelen können eine Weiterentwicklung im geistigen Reich nicht erwarten. Sie müssen den Gang durch die gesamte Schöpfung zurücklegen und also beginnt eine neue Entwicklungsepoche, so wie die Zeit erfüllt ist, so wie menschlicher Wille sich so weit versteigt, Kräfte zur Auslösung bringen zu wollen, die zu beherrschen, einen anderen seelischen Reifegrad erfordert, als ihn die Menschen am Ende dieser Erlösungsperiode besitzen, und die darum nimmermehr sich aufbauend, sondern nur zerstörend äußern werden. Amen.